Das ist eine Scheiße, die wir jetzt fabrizieren. Ey. Ihr habt sie alle abgefeiert, zum Abschied ließen sie sich klonen. Jetzt haben wir den Dreck an jedem Straßeneck, spielen irgendwelche ihrer Epigonen. Wir hassen die Ramones, wir hassen die Ramones, wir hassen die Ramones. Tod und Hass ihren langen Haaren. Gebaren. Wir hassen die Ramones. S-C-H-E-I-S-Z-R-A-M-O-N-E-S. Krumme Beine, Stock im Po. Joey Ramone hat Polio. Bei Riverdale oder Sonic the Holz denk ich bei mir, was so Holz. Was für ein lausiges Geschwall. Chlamydia ist eine Krankheit. Und wenn ihr nur ein bisschen Punk seid, dann hört ihr lieber Jethro Tull. Wir hassen die Ramones. Wir hassen die Ramones. Wir hassen die Ramones. Tod und Hass ihren langen Haaren und ihrem Teenager-Gebaren. Wir hassen. Ja, moin, willkommen bei Rillreckers Radio, Punkrockers Radio, wie auch immer. Wir haben sowieso noch keinen Namen für unsere Sendung und aus GEMA-Gründen dürfen wir auch unsere Namen nicht nennen, aber wir haben... Max, sag mal was. Lars. Also lass mir den Namen, du solltest meinen Namen nicht nennen, Max. Genau. Aber wir haben auch heute noch Meister vom Betontod da. Ja, hallo, guten Abend. Schön, dass du da bist. Und du musst ins Mikro sprechen. Ich kann noch einen Text nicht mehr lesen. Mach mal das Fenster da oben bitte zu. Ja, Moment. Geht gleich weiter. So, jetzt. Ja, genau. Ich stelle mal das hier daneben. Jetzt GEMA, die GEMA-Anlage. Den Meister haben wir auch begrüßt, da freuen wir uns. Ja, Aufruf-Jingle, genau, Aufruf-Jingle. Aufruf-Jingle. Wir brauchen Jingle. Wir brauchen Dschungel. Also setzt euch mal an euer Telefon und nehmt mit dem Telefon was auf, weil wir wollen keine professionellen Aufnahmen, wir wollen nur Telefonaufnahmen. Jeder von euch hat auch ein Telefon, das aufnehmen kann. Also das geht jetzt an alle beide von euch. Ihr nehmt also euer Smartphone oder euer Handy und singt ein Jingle für uns ein und dürft euch dabei sogar einen Namen für uns ausdenken, weil wir haben ja noch keinen Namen. Ne? Also, ihr könnt auch unabhängig davon bei uns anfragen und einen Namen vorschlagen, aber wir brauchen beides. Wir brauchen Jingle und wir brauchen Namen. Jingle nehmen wir nur selbst eingesungene Handy-Songs und Namen könnt ihr uns auch... selbst eingesprochene Handy. Genau, also der Name, der muss auch selbst aufs Handy eingesprochen werden, ja. Sonst nehmen wir das nicht an. Mit eigener Stimme. Und gewinnen könnt ihr nix. Ja. Doch, wohl. Der Gewinner kriegt 950 The Klein-CDs. Und drei Schallplatten. Und der zweite kriegt 950 The Klein-CDs von der zweiten The Klein-CD, wo mir der Name jetzt gerade von dem Album nicht mehr einfällt. Quasi. Und der dritte Gewinner kriegt 900 Karate-Disco-CDs. Quasi. Machen wir noch ein Lied. Nee, Moment, wir sind noch nicht bei Liedern. Doch. Wir hatten ja jetzt erstmal, also wir haben so, das erste Lied war so, dass ihr wisst, wo ihr bei uns dran seid mal und dass wir wissen, auf was für Musik wir stehen und jetzt kommt mal das zweite Lied. Viel Spaß. Under the outdoor with the steamboat in Chicago's and we're all alone. Come at the green light, making a scene. The smell of death is all around. Any night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. To the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. More limbs and fangs that are picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something ain't right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. My life again. Nope, I don't wanna be buried in a bed cemetery. I don't want to live my life dance. I curse these days, and at night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried. Ja, Lars. Ja, Max. Lars. Max. Lars. Max. Lars. Max. Lars. Ja, Max. Lars. Max. Hammer, Lars. Ja, Max, sag mal was. Ja, ne? Ja, hier, der Meister ist heute Abend zu Gast, da freuen wir uns beide. Ja, total, total. Wie Fußbild. Betonteil eigentlich ist auf dem Rodeo gespielt? Ja, die waren da auch. Moment, ich habe da auch Interviews gemacht. Okay. Ich muss nur ins Richtige reinklicken hier. Weil das ist ja mit dieser riesen Rilrec Multimedia Sache, die uns da hier zur Verfügung gestellt wurde, echt schwierig. Wie hat dir der Auftritt von Betontod gefallen? Betontod spielt überhaupt nicht. Ja doch, die haben gespielt. Die nein, sind eigentlich, nicht, die haben doch, nicht gespielt. Nein, haben weil eine gespielt. Band ausgefallen ist. Der hat, Sonic Boom 6 ist ja ausgefallen, deswegen hat Betontod vorher gespielt. Ernsthaft? Ja. Oh. Haben wir verpennt. Ja, habt ihr verpennt. Du siehst, aber die Cartoons haben länger gespielt, das war auch schon mal nicht schlecht. Das war schön. Ja, scheiße. Ja. Ich hab die auch verpasst. Ja, schade. Die haben Meister und Schüttel mit dem Kopf. Meister hat die auch verpasst. Ja. Glaube ich. Ja, ja, Max. Was? Nee, komm, später. Max, sag du mal hier Konzerttipps. Ich hol mal eben die Plastikbombe hier. Ja, genau. Konzerttipps, genau. Wir machen mit Konzerttipps weiter, weil wir sind jetzt bei 9 Minuten 52 Cent und jetzt sind die Konzerttipps angesagt. Morgen, am morgigen Freitag spielen unsere derzeitige sauerländische Hochgedöns gelöte Band Beate Uso im am RK 47. Genau. Wir wissen zwar nicht, wann das jetzt hier gesendet wird, also das, ne? Aber wir, das gehört dazu, das sagen wir ja. Dazu. Also wenn heute live wäre, dann wäre irgendwie. Dann wäre das morgen. Wär das. Aber ich habe hier noch eine Plastikbombenaktuelle. Genau, wir machen noch drei weitere Konzerttipps. Genau. Also morgen in Duisburg in der Fabrik spielen But Alive. Ja. Jetzt bist du noch dran hier. Da war mal noch was aus Köln, weil wir werden ja da schon im Renania, gesendet. Im Renania, ich kann den Namen, im Kid Genesis im Renania. Schön. Am 18.04. Welche, warte mal eben. Okay, ist das hier die Ausgabe 21 vom Play? So, komm, machen wir was anderes. Ja, komm, lass Musik machen, scheiß auf Veranstaltungstipps. Konzerte sind eh langweilig, also. Wer geht schon noch auf Konzerte, wenn man uns im Radio hören kann, also. Genau. Thema Beate Uhse nochmal. Wir haben gerade echt krampfhaft versucht, hier Beate Uhse noch kurz hier bei uns ins Studio reinzukriegen, damit die uns live ein vorsingen können. Hat nicht geklappt, aber wir haben den Nagel überreden können, dass der einen alten Mark Potter-Song für uns singt. Ja, das macht er auch nicht immer. Eine CD geschenkt. Das macht er auch nicht immer. Ja, machen wir mal. Machen Nagel? Wir mal. Nagel! Vater, Scheiße, Mutter, der ganze verschissene Haufen. Uns wollen sie zeigen, wo es lang geht. Sind doch schon selber lange am Arsch. Guckst du dir doch an, die Arschlöcher. Alles schön grau, in grau, bisschen braun dazwischen. Puh, ich muss kotzen, wenn ich dran denke. Nagel hat so als Intro extra nochmal mit verstellter Stimme eingesprochen. Ja, und auch schön leise. So lassen wir uns nicht in Ruhe. Nagel, jetzt komm mal hier ins Mikro. Ey, Lars, wir haben neue Labelbands am Start. Ja, genau. Wir müssen mal wieder zurück zu unserem Zeitplan. Genau. Ja, wir haben zwei neue Labelbands am Start. Glam Punk is coming home. Ja, aber ja sowas von. Die, das Glam Deutsch Glam Punk sind. Das Deutsch Glam Punk Hardcore Songwriter Label. Genau, Glam Hardcore. Wir bleiben unserer Linie treu. Ja, wir haben die großartige Band Hotel Energieball dazu bewegen können, mit viel, viel Alkohol bei uns die Verträge zu unterschreiben. Ja, oder umgekehrt, weiß ich nicht mehr. Ja, es kann sich einfach niemand mehr daran erinnern, aber wir haben uns gegenseitig eingeredet, dass das so sein muss. VÖ ist auf jeden Fall am 13.09., oder? Ja, am 13.09. ist auch ein Konzert, genau. Im DJs, fällt mir gerade. Ja, mit Hotel Energieball. Nein, da spielt Fisch bei uns. Fisch? El Fisch. Ja, super. Aber zurück zu Hotel Energieball. Veröffentlichung am 13.09. und die zweite große Ankündigung von Rilrik. Second District wird die nächste CD bei uns machen. Genau, beides auf CD, weil, keine Ahnung. Weil wir also wird da von der Scheiß-CD-Kacke wegkommen, aber von Hotel Energieball wird es eh nur so eine Small Edition geben. Also eine, für die, die nicht so gut Englisch können wie ich. Small Edition heißt Kleine Edition. Kleine Edition, ey, hallo. Das haben die und, voll verarscht, als sie das zu denen gesagt haben. Nein, das habe ich jetzt zu denen gesagt. Und die waren nicht sauer, ey. Kann man so Leim wie Tobbe natürlich echt so, ja, echt ey, mal so irgendwie, wie sagt man, so echt, genau. Der hat echt so gar keine Ahnung. Genau. Boah. Ey, hier die Bude hier von Lars, ne? Muss ich auch mal kurz erwähnen, der Lars hat jetzt so einer total komischen nee, das interessiert auch kein Schwein. Mach mal hier Hotel Energieball. Aber jetzt noch mal ganz kurz. Hotel Energieball, großartige Scheiße. Die neue Band von uns, genau. Heu. Also kein Heu. Und Uwe Umrund natürlich. Ja. Der darf da mitspielen, der darf da gelegentlich mal mitspielen. Aber eigentlich ist es unsere neue Band. Das sieht ja fast so ein bisschen Sachen rausschneiden. Sie schaut zurück. aber jetzt mal ohne Scheiß. Ich finde, also Sabi hört hier gerade rauf und runter, ne? Also die darf die RT noch gar nicht hören, weil die ja erst am 13.09. rauskommt. Aber natürlich, ne, wir haben ja die Master-Scheiße schon, ey, das ist echt Hammer. Also ich höre die auch überraschend oft. Mal mit 1 plus mit Sternchen. Bazooka Circus haben ja irgendwie schon 1 plus mit Sternchen bei jeder Rezension gekriegt. Unser letztes Label Baby Dingens. Ja, da muss ich gleich, glaub, da muss ich auch für einen Bazooka Circus muss ich gleich mal noch eine Platte hochholen. Genau. Die müssen wir gleich noch auflegen. wir sind übrigens gerade beide nackt, um die, die Einschaltquoten hochzutreiben. Uns hat niemand gesagt, dass man bei Radio das nicht sieht, ey. So eine Scheiße. Aber ist egal. Aber das war Franks Idee. Ohne Scheiß, genau. Hat er tot gemeldet. Ja, jetzt ohne Scheiß, wenn ihr wirklich gute Einschaltquoten haben wollt, sagt er, dann ihr müsst euch ausziehen. Idioten haben es nach dem 12. Leo gemacht, ey. Ja, hat ja auf dem Schützenfest auch ziemlich gut funktioniert. Wie Husi so schön sagte, komisch, irgendwann waren sie alle nackt. Obwohl die gar nicht auf Einschaltquoten raus waren. Die waren ja, war ja live. Genau. Aber zurück zum Thema. Wir haben die zweite großartige neue Band, Second District. Genau. Kennt ihr bestimmt alle schon. Second District hat ja schon 5 Millionen Platten rausgebracht und ist eigentlich so die Nummer 1 in den Charts von 800 Mal gewesen. Ja, und trotzdem sind wir mit dem dritten Album bei uns gelandet. Genau, also irgendwann geht's halt nicht mehr weiter nach oben. Dann muss man halt zu Rilrek. Irgendwann geht da dran kein Weg mehr vorbei. Deswegen jetzt Second District. Auf jeden Fall ab 13.09. hier bla bla bla bla bla bla bla, auch bei uns erhältlich. Weil wir die ja auch rausbringen. Ein Pornoschuppen eures Vertrauens. Oh ja. Zurück zum Rodeo, oder? Ja, so war wieder von. Zeit, auf jeden Fall. Ruhrpott Rodeo war ja schon eine ziemlich geile Scheiße. Geiles Wetter. Ja, Wetter war eigentlich nicht so geil, aber trotzdem war es geil und geile Bands und natürlich der Headliner Black Flag. Genau, und ich hatte irgendwie so den Eindruck, dass irgendwie alle nur wegen Black Flag da waren, oder? Ja, nur. Also ich habe ja Interviews gemacht, ich bin über den Platz gelaufen, habe ein paar Interviews gemacht und es waren echt alle wegen Black Flag da. Denke zurück an deine Jugend. Was hat Black Flag damals für dich bedeutet? Ich kenne ihn nicht. Wenn du zurück an deine Jugend denkst, was verbindest du mit der Band Black Flag? Ich kenne die gar nicht. Was ist deine letzte Erinnerung an Black Flag? Ha, ich habe sie gerade eben noch gesehen. Ich habe mich gerade weggedreht, um Geld hier reinzutun in diese Kasse. Und Das war das Letzte, was ich von denen gesehen habe. Okay. Da haben wir doch repräsentativ eigentlich alles eingefangen. Auf jeden Fall. Also das war schon auch so die Grundstimmung vom Rodeo. Ja. Also Black Flag war schon der uneingefochtene Headliner. Also du musst doch irgendeine Stimme noch eingefangen haben, die zumindest halbwegs, also jetzt wirklich ja, ich authentisch hatte, war. Also ich hatte, wie sagt man, ich habe mich mit einem totalen Kenner unterhalten. Also ich hatte einfach das Gefühl, der ist wirklich so, hat die Punkrock-Szene mitbegründet. Aber hör mal selbst. Hallo, du bist hier auf dem Ruhrpott-Rodeo, bestimmt auch wegen der Band Black Flag, weil sie dich an deine Zeit in deine Jugend erinnert. Was speziell verbindest du damit? Bin ich so alt schon? Ja, komm ey, genier dich nicht. Ich fühl mich ein Zaunfall hier und so. Mein Beileid. Ja, Zaunfall, Betontod nicht, aber ich kann kein Zaunfall. Englisch. Ja, du musst auch nicht Englisch sprechen. Du kannst mir Deutsch antworten, das ist okay. Was? Du kannst mir Deutsch oder Spanisch oder Französisch antworten. Also wir kriegen das dann an. Dann will ich sagen, schau, fast nur deutsche Musik. Deutsche Punkbands. Weil ich will nicht verarscht, wenn ich englische Punkbands höre. Ist doch klar, oder? Total, ja. Also, ja, wer kein Englisch kann, dann Ja. Der Lars legt gerade noch Vinyl auf. Der muss von 3045 das. Und jetzt. Festivalbesucher, Sommer 2010 auf dem Meld. Festivalbesucher, du liegst besoffen und gekifft in deinem Zelt. Festivalbesucher, deine Unterlippe ist gepierst. Festivalbesucher, mit der Wollmütze, obwohl du gar nicht frierst. Wenn dein Leben nicht so sinnlos wäre, ich würde dir Kohle geben für den Friseur. Einen Bildungsgutschein für deinen Kieselstein. Denn wer hat bis zuletzt das bisschen drin ersetzt? Du bist nicht allein auf dieser Welt. Es ist nicht alles scheiße, was der Intro nicht gefällt. Festivalbesucher, unter deiner Mütze, hinter deiner Stirn staut sich wohl die Hitze, und das war gar nicht gut für dein Gehirn. Ja, das war passend zu den Interviews, ne? Ja. Aber wir haben ja auch so, auch Hippies hören Black Flag und Wir haben schon Leute noch getroffen, oder du beziehungsweise, die echt Ahnung haben, ne? Ja, die noch auch so Ahnung. Die richtige Aggression dann aus dieser Musik widerspiegeln. Ich zeig das kanalisieren mal. Können. Genau, die das. Was verbindest du in einem ja doch schon recht reifen Alter mit der Band Black Flag? Und mit speziell mit deiner Jugend und so und Black Flag? Ich? Ja. Viel. Ja, was denn genau? Aggressivität, Lifestyle, Freude. Und welches Lied jetzt ist so total dein Lieblingslied? Welche Platte? Nervous Breakdown ist das, glaube ich. Nee, ich meine, welche Platte ist dein Lieblingsplatte? Nicht welches Lied, auf welcher Platte das Lied ist. Ich wollte dich jetzt nicht testen, sondern. Achso, Nervous Breakdown ist. Nervous Breakdown ist dein Lieblingsplatte. Okay. Ja, vielen Dank. Hola. Hallo, wir sind schon wieder auf Sendung. Die Tagesthemen sind vorbei, jetzt wieder auf Sendung. Der Bunte, Quatsch, der Bunte, also einen, den wir nicht kennen. Ja, genau, also jemand total, jetzt kommt da jemand Held. Total unbekannt. Oh, scheiße, ey, geh mal fickt euch. Nein, ja, wir haben ja, was sagst du zu dem aktuellen Auftritt von Black Flag? Bin ein bisschen enttäuscht, habe mich unheimlich drauf gefreut, wirklich. War der Hauptgrund, warum ich heute hier bin. Und muss sagen, bisschen enttäuschend. Ich sage nicht völlig enttäuschend, aber ein bisschen enttäuschend. Ich kann mit dem Sänger nicht ganz so viel anfangen. Finde ich noch ein bisschen arrogant. Also ich muss sagen, Generators, UK Subs und auch die Rejected, super geil. Aber Black Black eher enttäuschend heute. Du hast sie aber auch vor 30 Jahren auch schon mal gesehen, oder? Nicht vor 30, vor 25. Ja. Ja. Aber als es die eben noch gab, also ja. So richtig so. Ja, also ich muss sagen, mit Rollins, vielleicht liegt es an Rollins, keine Ahnung, aber mit Rollins fand ich die in der Liga besser. Ja. Ja, danke. Ich danke auch. Ja, das war der einzige vernünftige Mensch, den ich zum Thema Black Flag befragen konnte. Hier sitzen auch keine vernünftigen Menschen. Aber ich habe noch ein bisschen anderen Kram. Ein bisschen was zu lachen für euch. Hey, jetzt kommt Ansage, sonst BF. Genau, jetzt ist sonst Kram BF, sollte eigentlich stehen, aber ich war zu faul, das zu schreiben. Können wir ein schönes Lied spielen? Stattdessen. Nee, wir machen jetzt das schöne Lied, machen wir danach. Was kommt jetzt? Jetzt kommen noch ein paar. Ja, denk mal zurück an deine Jugend. Was verbindest du mit der Band Black Flag? Eigentlich genau dasselbe hier, Punkrock-Festivals und ich habe die vorher gar nicht gekannt, muss ich sagen. Und dann irgendwann auf dem Festival habe ich die dann kennengelernt und dann dachte ich mir, meine Fresse, sind die geil. Und da gehe ich öfter hin. Ja. Und wann hast du die kennengelernt, in den 80er noch, oder? Nee, du, ich bin ein Kind der 90er. Ich bin ein Kind der 90er, ich bin 91 geboren, ich bin... Aber da gab es doch Black Flag schon gar nicht mehr. Ist ja egal. Aber du hast sie dann trotzdem auf dem Festival kennengelernt. Irgendwie so. Okay. Frag mich nicht wie, ich weiß auch nicht. Im Gebärmutterhals. Wahrscheinlich. Alles klar. Kommt die andere. Die andere machen wir selber. Was ist deine letzte Erinnerung an Black Flag? Nein. Was? Ich bin schon lange tot. Geh weg. Was ist deine letzte Erinnerung an die Band Black Flag? Geschlafen. Was? Schlafen halt, ne? Total durch. Ja, was verbindest du mit der Band Black Flag? Gar nichts. Ich kenne die gar nicht. Was ist deine letzte Erinnerung an Black Flag? Das Lied haben sie schon mal gespielt. Ja, der Lars geht mal kurz zum Plattenspieler, weil wir sind hier oldschool heute unterwegs. Weil, also wir legen jetzt die letzte Bazooka-Zirkus-LP auf, die es überhaupt noch in, auf dieser Welt gibt. Alle anderen sind quasi verschenkt worden oder verkauft worden und ich gehe mal kurz zu Bude und mal noch ein Bier. Aber ich muss noch ein bisschen labern. Ich muss noch ein bisschen labern. Boah, ist mir schlecht, ey. Was? der Lars hat gerade ein bisschen Probleme mit seinem Plattenspieler. Aber ist auch überhaupt kein Problem, weil gleich geht's weiter auf hier mit Musik. Ich habe echt noch so eine geile Musikbox in der Garage, aber die nimmt nur 7 Inches, wie man heutzutage sagt. Früher hieß das Singles mit großem Loch. Heutzutage haben die alle den kleinen Song und laufen in erster Linie auf 33, weil die auch mehr als einen Song pro. Ich glaube, Blas ist fertig, oder? Ja, der Plattenspieler ist verreckt. Wir müssen Bazooka Circus später spielen, okay, oder in einer anderen Sendung oder so. Die Ansage von. Wir müssen jetzt Ansage Sonic Boom 6 machen. Genau. Genau. Der Hintergrund war, wir haben ja Sonic Boom 6 sollte auf dem Robot Rodeo spielen, hat aber nicht gespielt. Ey, wir haben den Meister vergessen. Was, den Meister? Der Meister sitzt ja nur. Ja, nee, da. Nee, machen wir später. Machen wir später. Nein, Sonic Boom 6 hat ja auf dem Ruhrpott Rodeo eingespielen sollen, aber die sind irgendwie in die falsche Stadt gefahren und konnten dann halt nicht spielen. Die haben irgendwie von der Ostsee aus angerufen. Also und ich bin, Jüngste, und ich, ne, bin dann halt über den Platz gelaufen und hab die Leute gefragt, wie denn Sonic Boom 6 gefallen hat, und das kam bei raus. Wie hat dir die Band Sonic Boom 6 gefallen? Hab ich mir angeguckt, weil sie scheiße sind. Was ist deine Lieblingsplatte von Sonic Boom 6? Was? Was willst du mir erzählen? Ja, was ist deine Lieblingsplatte von Sonic Boom 6? Ich finde die Band scheiße, also gar keine. Okay. Wie oft willst du noch fragen? Was ist dein Lieblingslied von Sonic Boom 6? Ich kenne kein Lied von denen, weil sie scheiße sind. Boah, echt scheiße, die lösen echt Aggressionen aus, oder? Ja, da waren auch sehr viele Leute aggressiv, aber... Da muss doch irgendwie was geben, wo man... Also ich sag mal, ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich habe gehört, dass Alex, halt der Veranstalter vom Robot Rodeo, so ein Mann... Ja, Alex hat, ein völlig neues Sicherheitskonzept. Alex hat ein völlig neuartiges Sicherheitskonzept umgesetzt und das hat auch gut gefruchtet. Ich habe mich mit dem Chef dieses Sicherheitsunternehmens unterhalten. Ruhig bleiben, okay? Ganz ruhig bleiben. Was ist das für ein Pümpel? Wie hat dir der Auftritt von Sonic Boom 6 gefallen? Hab ich nicht gesehen. Ich trinke lieber Bier. Super schön hier. Hey, tolles Wetter. Die Leute sind teilweise sehr unentspannt, aber ich gehe dann auf sie zu und sage, hey, ruhig bleiben. Ja, ruhig das bleiben. Hilft? Das hilft auf jeden Fall. Also wenn man zu denen hingeht und sagt, ruhig bleiben, das wirkt schon. Also du... Ich mach mal den Selbsttest. Moment. Du bist... Hey. Ruhig bleiben. Champion abgespielt. Ganz ruhig bleiben. Und hat's gewirkt? Ja, bist total. Ja, ich bin jetzt sehr, sehr viel gechillter. Es wäre alles noch. Du bist jetzt auch nicht mehr so auf Aggression aus und willst ja auch keine Menschen jetzt direkt töten mehr. Aber das wollte ich vorher auch nicht. Aber da hast du hier voll die vielen Waffen dabei. Ja. Aber weißt du, was mich noch mehr beruhigen würde, wäre, wenn du jetzt das kurz zum Auto schleppst. Klar, kein Problem. Ja. Wir verabschieden uns an dieser Stelle. Ich gehe das zur Bude. Und der Lars, der liegt hier mal, hat's ja auch. Ja, ich habe den Plattenspieler wieder ins Leben gekriegt, weil beim Plattenspieler, das ist total toll, das ist so ein Vollautomatik-Plattenspieler. Der kann sogar Auto-Repeat und so, also wenn die Platte zu Ende ist, dann fängt er wieder von vorne an. Aber der hat so ein optisches Erfassungssystem, wie groß die Schallplatte ist und der kommt mit durchsichtigen Schallplatten nicht klar. Deswegen muss ich da immer den Sensor zuhalten. Wenn eine durchsichtige Platte kommt. Max, und da hat man so ein Publikum, bis ich okay, die Platte... Okay, der aufkriege. Lars, der... ich mache jetzt Bazooka Circus. Genau, der Lars, der... jetzt ohne Scheiß hier, unsere gerade aktuelle Favorite-Label-Band. Und wir haben das Bazooka Circus aus dem malerischen Koblenz. Also und die spielen jetzt. Oi. Theoretisch. Warum kommt da nichts? Ah. Nein. Ey, dieses Arschloch vom Plattenspieler, da kommt nichts. Ja, dann Bazooka, komm, wir machen das hier mit hast du normale Leute getroffen, machen wir jetzt erst. Lars, hast du eigentlich auch normale Leute getroffen? Ja, lass mich mal eben suchen. Wo waren die denn, die normalen Leute? Hey, ich muss entschuldigen, das ist unsere 100. Sendung. Genau, wir haben auf das Jubiläum ein bisschen getrunken. Ach, hier sind die normalen Leute. Genau, was war denn da geplant? Hallo. Hallo, ist da jemand da? Wenn noch jemand da ist, dann schick uns doch mal einen Jingle per Oschi. Nehmen wir mal, das soll woanders hin. Ach, scheißegal, wir nehmen jetzt ruhig die beiden bleiben. Hier. Wie hat dir der Auftritt von Sonic Boom 6 gefallen? Ja, ein bisschen kurz. Die Abwesenheit der Musiker an sich hat der Performance ein wenig geschadet. Ich fand, genau das war das Gute an dem Auftritt, oder? Ja gut, vielleicht wäre eine Live-Schaltung von ihrem tatsächlichen Aufenthaltsort hierhin, wie sie nicht musizieren, ein interessantes Verfolgungsobjekt allgemeinen Interesses gewesen. Du meinst so ein Skype-Konzert? Zum Beispiel, wo sie aber auch nicht spielen, weil sie ja nicht da sind. Wie hat dir der Auftritt von Sonic Boom 6 gefallen? Wir haben etwas an Black Flag erinnert. Was ist deine Lieblingsplatte von Sonic Boom 6? Die Nervous Breakdown EP. Hallo. Alter, ich müsste wahrscheinlich ein Stück schneiden. Aber. Nein, du musst gar nichts schneiden. Jetzt, du kannst dich ja jetzt mal mit dem Meister unterhalten. Genau. Der Meister hier ist heute Abend unser Rest von Betonto. Meister, wäre cool, wenn du mal kurz zur Bude. Aber wenn wir schon eure Mucke hier spielen, dann kannst du ja mal kurz zur Bude gehen, oder? Ja. Ja, der Meister geht mal kurz zur Bude und holt uns Bier. Und der Lars, der untermalt das mal kurz mit einem Betonto-Song, damit das irgendwie sich auch wieder ausgleicht. Ja, ich will leben, wenn ich nur atmen, wenn ich will brennen und es gibt nichts zu verlieren. Das müssen wir jetzt schneiden. Ja, mach nochmal irgendwie. Nee, lass einfach laufen, wir schneiden das gleich raus. Nur runter. Nochmal die Ansage. Ab. Was ist die Ansage? Ja, es enden jetzt gleich diese Interviews hier mit Föhr hat gerade aufgehört zu labern. Okay. Ab jetzt. Ja. Ja. Ich gehe jetzt mal eben Musik auflegen. Genau, dann lass geht mal zum Plattenspieler. Wollen wir mal den Meister hier irgendwie noch zu Gast und so langsam wird es auch echt so, echt Zeit, dass wir einen Betontod-Song spielen. Aber ich glaube, der Lars ist auch schon fertig. Ja, Meister, geh mal Bier holen. Ja, ey, mein Bier ist auch alle, ey. Entschuldigung, Meister, aber geh bitte einfach erstmal Bier holen und halt nachher, ey. Weil wir spielen noch einen Song von euch und, dann kannst du auch mal für uns Bier holen. Gut. Kurz die Leine hier zurück otschieren. Super. Jetzt kommt der umgestellte Teil. Ab jetzt. Lars. Max. Lars. Max. Lars. Max. Lars, was macht ihr Französischkurs? Ja, Moment. Französischkurs ist total gut. Also ich mache jetzt seit einem Jahr ungefähr Französischunterricht. Nein. An der Volkshochschule. Ja. Ja, doch, so richtig. Also, und das bringt auch echt was. Macht sich bezahlt. Ja, also ich habe ja auch Interviews inzwischen auch auf Französisch gemacht. Ich zeig dir das mal. Oh ja. Wie fandest du den Auftritt von Sonic Boom 6? Bien, écoute, je ne peux pas te répondre, parce que je ne parle pas allemand, mais... Ich verstehe kein Wort, aber sprich ruhig weiter. Das klingt total schön, was du sagst. J'ai trouvé ça plutôt pas mal, mais comme je connais pas trop ce groupe, je ne sais pas du tout. Ich bin gerade ein bisschen deprimiert, weil ich eigentlich einen Französischkurs mache und ich kein Wort verstehe. C'est pas grave, tu fais bien. Also ich als nicht Fremdsprachler hätte gedacht, wäre Chinesisch. Nee, also ich habe immerhin durch meinen Französischkurs erkannt, dass das Französisch ist. Ich habe sogar so einzelne Silben daraus zuordnen können. Es war süß, ne? Ja, total. Also, das ist auch spannend, dass Französisch direkt irgendwie mit schönen Frauen assoziiert wird. Also assoziiert. auf Robert Rodeo ist dann assoziiert, da ist so dieser schmale Grat zwischen hübsch und Ruhrporträto, asozial, ja. Quasi so. Aber ich hab noch mehr so nette Leute. Muss ja irgendwas noch charmanteres. Ja, natürlich. Moment, ich zeig dir das mal. Wie fandest du denn? Moment. Ich muss dir eine Frage stellen, die ist total wichtig. Wie fandest du den Auftritt von Sonic Boom 6? Hab ich nicht gesehen. Ja, sicherlich, die alten Fotzen, ne? Ja, geil. Die machen ja, einfach geil. Nur Porno, weil ich die nicht gesehen habe. Ja, sicherlich. Aber was ist deine geil. Lieblingsplatte von denen? Pipi mal Fotze da. Muschigewalt, gegen Muschigewalt. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich hab dir noch nicht mal zugehört, wa? Klingonisch ist aber so. Ja, das war jetzt ein technisches Versagen, dass jetzt so ein Ausschnitt vom Force-Detector reingerutscht ist. Nein, das klang nur so. Das war tatsächlich so, Ruhrpott Rodeo, okay. Aber... die Grenzen verschwimmen. Das Rodeo wird ja immer größer. Das ist inzwischen das größte Punk-Festival Deutschlands. Ja. Kann sich natürlich nicht mit dem Force Attack Online 2013 messen. Wir warten alle sehnsüchtig darauf. Ich bin so gespannt, ey. Ich bin so scheiße fucking gespannt. Ich kann nicht mehr lesen. Mach mal. Na doch, es geht darum, dass ich auch noch Ansage Prominenz gefunden habe. Genau, wenn man noch, du hast Prominenz noch gefunden. Ja, ich habe richtige Prominenz gefunden. Also ich habe den Sänger von Freitod getroffen, genau. Und, scheiße. Und das ist echt, glaube ich, so die mit Abstand angesagteste Death Trash Tod-Metal-Band quasi. Ich glaube, das ist die angesagteste Ulf-Metal-Band. Genau. Was haben die denn zu sagen? Ja, ich sag dir mal, was Ulf gesagt hat. Ulf, wie hat dir der Auftritt von Sonic Boom 6 gefallen? War der bisher beste, den ich hier gesehen habe. Also nicht von denen, sondern generell der beste Auftritt. Ja. Also du gehst jetzt auch nach Hause? Ja, für mich ist die Sache gelaufen. Also ich brauche, mich hält dann hier nichts mehr, wenn die gespielt haben. Ich fahre jetzt nach Hunxe. Was denn da? Hat man dann aufnehmen. Wofür? Punkrock ist Radio. Oh. Fein. Was ist deine Lieblingsplatte von Sonic Boom 6? Die dritte. Die finde ich am besten. Wie heißt die? Nummer 3. Das ist so ein bisschen abgeguckt von dritte Wahl. Was hältst du von dir, von den Vorwürfen? Nimm 3, Nummer 3, also das ist ja schon sehr ähnlich. Das ist mir vorher nicht so aufgefallen, aber ich bin jetzt entsetzt, wo ich das höre. Jetzt bin ich doch kein Fan mehr. Von wem jetzt? Dritte Wahl oder Sonic Boom 6? Von beiden nicht. Man weiß ja nicht, wer da angefangen hat, wer weitergemacht hat. Das ist wie Freiwild, Stahlgewitter, höre ich jetzt einfach beide nicht mehr. 2, 1. I'm not gonna Ja, du musst jetzt ein bisschen was erzählen, weil ich muss jetzt die Notgemeinschaft genau. Peter Pan-Platte auflegen. Ich habe jetzt noch meinen Zettel stehen. Ich habe jetzt auf dem Zettel stehen Mikro. Ich habe hier noch auf dem Zettel stehen. Notgemeinschaft Peter Pan erzählen. Das Bank? Ja, das wäre eine neue. Ich glaube, wir eine Bank brauchen, weil die Gebühren erhöhen haben. Aber ich glaube, das ist genau, gar nicht für die Allgemeinheit gedacht. Was weißt du, was mir schon ganz lang auffällt? Du hast da oben so ein Bader-Meinhof-Bande Gewalttäter Poster hängen und in der Mitte, also genau in der Mitte ist Angela Merkel, ohne Scheiß. Ey. Oder? Moment, ich will mal gucken, wie die heißt. Angela Merkel. Er heißt sogar mit A Augustin, Ronald Augustin, das ist ein Typ. Ja. Angela Merkel ist sogar ein Typ. Angela Merkel hat sich verkleidet. Wir wollen jetzt hier auch, also, das driftet jetzt ein bisschen die unangebrachte Schiene ab. Wir haben wir noch andere Sachen auf. Max, erzähl mal was über Notgemeinschaft. Wir haben noch 8 Minuten zu überbrücken. Ja, erzähl mal was über Notgemeinschaft Peter Pan. Genau, wir erzählen mal was hier von Notgemeinschaft Peter Pan. Ja, richtig so. Genau. Also so, aber ich gucke hier nochmal auf meinen lustigen Zettel. Max, boah, ey. Guck dir weiter Peter Pan, so Hamburg und so. Letzte Rückfahrt 0.16 Uhr. Und dann steht hier noch am Ende. Ich gehe mal kurz Pommes holen. Ey. Ich hab die Klasse aufgelegt. Ich geh mal kurz Pommes holen. Ja, später. Bin gleich wieder da. Nee, jetzt, ey, ohne Scheiß. Die Leute raus. Dass du ja, Max ist nur Pommes holen, und ich mache das mal nur gemeint auf Peter Pan. Dass so gewisse Trends-Leute, ne, so diese Viertel lieben und dann für kleines Geld sich wirklich eine gute, tolle Wohnung kommen. Die haben sich sicher auch verdient, scheißegal, darum geht's nicht. Und bauen sich da einfach was Schönes hin. Und da guckt der Nächste, oh Mensch, klasse. Und dann hört der Vermieter, hä, Interesse, die Leute raus, mieten hoch, boah. Also, das ganz normal Kapitalismus, wie gesagt. Jetzt sitzt er da und weint und weiß überhaupt nicht weiter. Dabei will er gar nicht drauf auf der Berufskarriereleiter. Nur eine einfache Beschäftigung, Monat sind noch ein paar Mark, um das Zimmer zu bezahlen in dem Stadtteil, den er so mag. Und sie bauen neue Häuser, die in Hamburg hinten ragen. Der Schatz, sie sitzen, sich gegenseitig fragen. Der die Leute einsitzen, die hier unsere Nachbarn werden. Die lassen wohl noch dauern, dieses Viertel zu verderben. Und das vorgeht Faden, Schwester und Soldaten vor dem letzten linken Laden. Auf Schade, Jurel und das Netz allein mit dir. Und ehe wir uns verstehen, sind wir schon zu viel. Du selbst und dann noch kaum mehr, gibt uns und dann das Maul ist. Wieder her, wieder her. Vor dem letzten linken Laden! Ja, Max ist Pommes holen. Also ich, das sagt er sonst immer, wenn er irgendwie auf Konzerten sich verpisst, weil er keinen Bock mehr hat. Aber das wird er jetzt, wenn ich, der wird eine Radiosendung machen. Also sonst kommt das auch mal vor, dass Max sich verpisst, bevor die erste Band anfängt und sagt, er geht Pommes holen oder sagt gar nichts. Aber ja, wie gesagt, es ist unsere erste Radiosendung, das wird er wohl nicht machen. Ich mach mal nochmal Musik und zwar diesmal in der Geschwindigkeit 45 von Love A. Viel Spaß. Max ist immer noch weg. Ich glaube, der Penner ist wirklich Pommes holen gegangen. Aber ich sehe gerade auf der Uhr, dass die Stunde langsam voll ist. Ich bin gerade am Überlegen. Ich glaube, ich mache euch noch irgendein Lied an. Dann müsst ihr aber eben mal mitkommen. Moment. Ja. Thermoanzug ist aus.